Zur Verehrung vom höchsten Staatsführer Genossen Kim Jong-un, der die von Baekdu begonnene revolutionäre Sache Koreas glänzend fortsetzt, wurden viele Gedichte und Lieder geschaffen. Darunter sind die Gedichte über die edlen Charakterzüge von Genossen Kim Jong-un, Du Volk, Wir haben den Heerführer Kim Jong-un und Unser Marschall Kim Jong-un und der revolutionäre Lobgesang Loblied auf den Heerführer Kim Jong-un, die Lieder Ihm vertrauen wir das Schicksal und die Zukunft an und Unser Führer, den das Volk liebt. Die Gedichte und Lieder, die im neuen Juche-Jahrhundert geschaffen wurden, stärken die Armee und das Volk der TVRK in seinem nationalen Stolz darauf, von Generation zu Generation hervorragende Staats- und Heerführer zu haben.